Laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap News protestierten am 17. Juli in der Stadt Pocheon, Bezirk Gyeonggi, die Massen einschließlich der Bewohner und Stadtparlamentarier gegen die Kriegsübung der US-Armee. Die südkoreanischen Oppositionellen, darunter die Gemeinsame Demokratische Partei, warfen auf Pressekonferenz und weiteren den Behörden die Unterdrückung der Bewohner des Kreises Songjo, Bezirk Gyeonggi vor, die gegen die Saat-Einführung in ihren Wohnort eintreten.